Ich kam heim und das Telefon blinkte fahlblau. Da ich keine Ahnung hatte, was ich damit anfangen sollte, drückte ich auf die Taste mit der Aufschrift Service. Im Monitorwürfel tauchten die Züge eines hübschen jungen Mädchens auf. »Hier, Jefferson vom Kundenservice«, sagte sie. »Kann ich etwas für Sie tun?« »Ja. Was bedeutet es, wenn der Würfel blau blinkt?« »Wie bitte?« »Was bedeutet es, wenn das Telefon...« »Meinen Sie das im Ernst?« Allmählich nervte mich diese Art von Fragerei. »Es ist eine lange Geschichte, ich weiß es nicht.« »Wenn das Ding blau blinkt, müssen Sie sich an die Vermittlung wenden.« »Also gut, da bin ich.« »Nein, nicht an mich, an die richtige Vermittlung. Tippen Sie die 9 und dann die 0.« Ich tippte die Ziffern ein und auf dem Schirm verdrängte eine mürrische Alte das Mädchen vom Kundenservice. »Vermittlung?« »Hier, William Mandela. Anschluss 301-52-574-3975. Ich sollte Sie anrufen.« »Sekunde.« Sie studierte irgendetwas außerhalb des Bildfelds. »Für Sie ist ein Gespräch von 605-19-556-2327 da.« Ich kritzelte die Zahl auf den Block neben dem Telefon. »Wo ist denn das?« »Sekunde. South Dakota.« »Danke.« Ich kannte niemanden in South Dakota. Eine freundliche, ältere Dame nahm meinen Anruf entgegen. »Ja, bitte?« »Es hieß, dass ich ein Gespräch auf dieser Nummer, mein Name ist...« »Ach, Feldwebel Mandela, einen Augenblick bitte!« Ich beobachtete die Diagonalschrift. »Bitte warten. Erst eine, dann zwei, dann 50 Sekunden.« Schließlich tauchte ein Kopf im Würfel auf. Mary Gay. »William, es war verdammt schwer, deine Nummer rauszukriegen. Jedenfalls hast du es schneller geschafft als ich. Was machst du in South Dakota?« »Meine Eltern leben hier, in einer kleinen Kommune. Deshalb hat es so lange gedauert, bis ich an den Apparat kam.« Sie hielt ihre schmutzigen Hände ins Bild. »Ich buddle gerade Kartoffeln aus.« »Aber als ich nach dir suchte, hieß es im Archiv von Tucson, deine Eltern seien beide tot.« »Nein, sie sind nur Aussteiger. Du weißt, was das bedeutet. Neuer Name, neues Leben. Eine Cousine verriet mir ihre Adresse.« »Und? Und wie geht's dir? Macht das Landleben Spaß?« »Das ist mit ein Grund, weshalb ich dich sehen wollte. Willy, ich langweile mich zu Tode. Es ist ja alles sehr gesund und beschaulich, aber ich habe Lust, mal wieder um die Häuser zu ziehen. Und da dachte ich natürlich gleich an dich.« »Ich fühle mich geehrt. Soll ich dich um 8 abholen?« Sie sah auf eine Uhr oberhalb des Telefons. »Nein, pass auf, wir schlafen heute Nacht mal richtig aus. Außerdem muss ich noch die restlichen Kartoffeln ernten. Was hältst du von morgen? 10 Uhr vormittags am Jetport von Ellis Island.« »Am TV-Schalter?« »Einverstanden. Hast du ein bestimmtes Ziel im Sinn?« Sie zuckte die Achseln. »Was schlägst du vor?« »London war früher mal ein wunderbar verruchter Ort.« »Klingt gut. Erste Klasse?« »Was sonst? Wenn du willst, buche ich eine Suite auf einem dieser Lenkschiffe.« »Ein dekadenter Einfall. Wie lange bleiben wir? Nur damit ich weiß, wie viele Koffer ich brauche.« »Wir kaufen unterwegs ein. Nimm nichts mit außer einer dicken Brieftasche.« Sie lachte. »Herrlich. Also bis morgen um 10.« »Mary Gay, hast du eine Waffe?« »Ist es so schlimm?« »Hier in Washington schon.« »Na gut. Ich besorg mir eine. Dad hat ein paar davon auf dem Kaminsims liegen. Stammen vermutlich noch aus Tucson.« »Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen.« »Willy, du weißt genau, dass ich so ein Ding nur zur Zierde mitschleppe. Ich könnte nicht mal einen Taurier umbringen.« »Natürlich.« Wir sahen einander eine Sekunde lang an. »Bis morgen um 10.« »Ich liebe dich.« Sie lachte leise und unterbrach die Verbindung. Das war fast zu viel auf einmal. Ich besorgte uns 2 Zeppelin-Tickets, die rund um die Welt galten, mit unbegrenzten Zwischenstopps, solange man in einer Richtung unterwegs war. Es dauerte gut 2 Stunden, bis ich per Robotaxi und Einschienenbahn nach Ellis gelangte. Ich war viel zu früh dran, aber Mary Gay hatte es noch vor mir geschafft. Sie sprach gerade mit dem Mädchen am Schalter und sah mich nicht kommen. Ihre Aufmachung war atemberaubend. Ein hautenger Plastik-Coverall mit einem Muster aus ineinandergreifenden Händen. Je nach Blickwinkel wurde ein Teil der Hände an strategisch wichtigen Stellen durchsichtig. Ihr Körper strahlte wie der Himmel bei Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, ob das Gefühl, das mich überkam, schlichte, ehrliche Lust war oder etwas Komplizierteres. Mit ein paar Schritten war ich hinter ihr. »Wie schlagen wir die nächsten 3 Stunden tot?« raunte ich ihr ins Ohr. Sie drehte sich um und gab mir einen flüchtigen Kuss und bedankte sich bei dem Mädchen am Schalter. Dann nahm sie mich an der Hand und zog mich zu einem Gleitband. »Hm, was hast du vor?« »Stellen Sie keine Fragen, Feldwebel, sondern folgen Sie mir.« Wir betraten eine Drehscheibe und wechselten auf ein Band in Richtung Osten. »Möchtest du eine Kleinigkeit essen oder trinken?« fragte sie mit einem unschuldigen Augenaufschlag. Meine Blicke wanderten über ihren Coverall. »Hm, weißt du vielleicht was Besseres?« Sie lachte so fröhlich, dass einige Leute zu uns herüberstarrten. »Eine Sekunde! Hier!« Wir verließen das Band und folgten einem engen Korridor mit der Aufschrift »Schlafwagenabteile«. Sie gab mir einen Schlüssel. Der verdammte Plastikanzug klebte elektrostatisch am Körper. Da das Schlafwagenabteil im Prinzip nur aus einem großen Wasserbett bestand, brach ich mir im ersten Eifer fast das Genick. Ich erholte mich rasch. Danach lagen wir auf dem Bauch und beobachteten das Menschengewimmel durch die nur auf unserer Seite transparente Glaswand. Mary Gay reichte mir einen Joint. »William, hast du dich schon an dieses Ding gewöhnt?« »Welches Ding?« »Das Schießeisen, die Pistole.« »Ich habe sie bisher erst einmal abgefeuert, in dem Laden, wo ich sie gekauft habe.« »Könntest du damit im Ernst auf einen Menschen zielen und abdrücken?« Ich nahm einen schwachen Zug und gab ihr den Joint zurück. »Wenn ich ehrlich bin, hatte ich darüber zu unserem Gespräch gestern Abend noch nicht nachgedacht.« »Und?« Ich weiß nicht recht. Bisher habe ich nur unter hypnotischem Zwang getötet, damals auf Aleph. Aber ich glaube nicht, dass es mir viel ausmachen würde, wenn jemand mich zuerst angreift und umzulegen versucht. Das ist doch normal, oder?« »Leben«, begann sie unsicher. »Leben ist eine Ansammlung von Zellen, die sich mit einem gemeinsamen Ziel durch die Gegend bewegen. Wenn dieses gemeinsame Ziel darin besteht, mich platt zu machen.« »Ach, William, du redest wie der alte Cortez.« »Cortez hat dafür gesorgt, dass wir am Leben blieben.« »Längst nicht alle von uns«, entgegnete sie scharf. Ich rollte mich herum und starrte die Deckenfliesen an. Sie zog mit einem Finger kleine Muster in den Schweißfilm auf meiner Brust. »Tut mir leid, William. Es fällt mir nicht ganz leicht, mich an den Alltag auf der Erde zu gewöhnen.« »Mir auch nicht. Außerdem hast du ja recht.« Wir unterhielten uns lange. Die einzige größere Stadt, die Mary Gay seit unserer offiziellen und stark abgeschirmten Besichtigungstour besucht hatte, war Sioux Falls. Sie war mit ihren Eltern und in Begleitung des Kommune-Bodyguards dort gewesen. Die Probleme schienen die gleichen wie in Washington zu sein, wenn auch in stark verkleinertem Maßstab. Wir zählten die Dinge auf, die uns störten. Gewalt, hohe Lebenshaltungskosten, zu viele Menschen überall. Ich hatte noch die Homosexualität genannt, aber Mary Gay meinte, dass der Trend angesichts der sozialen Entwicklung einfach unvermeidlich sei. Allerdings, erklärte sie lachend, habe das den Nachteil, dass viele der schönsten Männer für sie nicht mehr in Frage kämen. Am stärksten war uns beiden aufgefallen, dass sich alles zum Nachteil verändert hatte oder bestenfalls gleich geblieben war. Man hätte erwarten können, dass in den 22 Jahren unserer Abwesenheit zumindest auf manchen Gebieten des Alltagslebens ein Aufschwung zu verzeichnen gewesen wäre. Mary Gays Vater behauptete, dass der Krieg dafür verantwortlich war. Jeder, der auch nur eine Spur von Talent besaß, geriet in die Fänge der UNAS. Die besten Leute wurden zur Elitetruppe einberufen und endeten als Kanonenfutter. Es fiel schwer, ihm zu widersprechen. Die Kriege der Vergangenheit hatten häufig Sozialreformen beschleunigt, zu einem Aufschwung von Wissenschaft und Technik geführt, ja sogar die Kunst befruchtet. Der gegenwärtige Konflikt schien sich jedoch dadurch auszuzeichnen, dass er kein einziges positives Nebenprodukt hervorbrachte. Die technischen Errungenschaften des 23. Jahrhunderts, wie Tachyonenbomben und 2 Kilometer lange Kriegsschiffe, waren bestenfalls interessante Weiterentwicklungen bereits vorhandener Dinge, für die das Zusammenwirken von Geld und durchschnittlichem Ingenieurwissen ausreichte. Soziale Reformen? Praktisch überall auf der Erde galt das Kriegsrecht. Was die Kunst betrifft, so bin ich nicht ganz sicher, ob ich Meisterwerke von Schund unterscheiden kann. Aber Künstler müssen in gewisser Weise den Charakter ihrer Zeit wiedergeben. Die Gemälde und Skulpturen verrieten einen dumpfen, quälenden Trübsinn. Die Filme hatten keine Handlung und wirkten erstarrt. In der Musik dominierten nostalgische Neuauflagen früherer Formen. Die Architektur beschäftigte sich einzig und allein mit dem Problem, die Bevölkerung irgendwie unterzubringen. Die Literatur war kaum verständlich. Die meisten Menschen schienen einen Großteil ihrer Zeit damit zu verbringen, die Behörden auszutricksen und sich ein paar zusätzliche Kalorien oder Rationshefte zu ergaunern, ohne dabei ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Dazu kam noch etwas. Wenn ein Land in der Vergangenheit Krieg geführt hatte, waren seine Bewohner ständig mit diesem Krieg konfrontiert worden. Die Zeitungen berichteten täglich von den Kämpfen. Soldaten kehrten von der Front heim. Manchmal, wenn die Feindeslinie mitten durch eine Stadt verlief, marschierten Fremde die Hauptstraße entlang oder Bomben pfiffen durch die Nacht. Aber immer hatte man das Gefühl, sich für den Sieg einzusetzen oder zumindest die Niederlage hinauszuzögern. Der Feind war etwas Greifbares, ein Propagandistenmonster, das man verstehen konnte, das man hassen konnte. Aber dieser Krieg? Der Gegner war ein seltsamer Organismus, von dem man kaum etwas wusste, öfter das Thema von Cartoons als von Albträumen. Er berührte die Gemüter kaum, sondern hatte in erster Linie wirtschaftliche Folgen. Einerseits höhere Steuern, andererseits mehr Arbeitsplätze. Nach 22 Jahren nur 27 Kriegsheimkehrer. Nicht einmal genug für eine anständige Veteranenparade. Für die meisten Menschen war das Wichtigste an diesem Krieg die Erkenntnis, dass die Wirtschaft der Erde zusammenbrechen würde, wenn er plötzlich zu Ende gehen sollte. Der Zubringer zum Zeppelin war eine kleine Propellermaschine, die längsseits flog und andockte. Nachdem ein Steward unser Gepäck und den Purser unserer Waffen entgegengenommen hatte, begaben wir uns nach draußen. Fast alle Passagiere standen auf dem Promenadendeck und beobachteten, wie Manhattan auf den Horizont zuglitt. Es war ein unheimlicher Anblick. Da an diesem Tag kein Wind ging, umhüllte Smog die unteren 30 oder 40 Stockwerke der Wolkenkratzer. Und die Stadt sah aus, als sei sie auf einer riesigen schwarzen Gewitterwolke errichtet. Wir betrachteten eine Weile das Panorama und gingen dann nach drinnen, um etwas zu essen. Das Essen war schlicht und elegant zugleich. Rinderfilet, zwei Gemüsesorten, Wein, Käse, Obst und ein anderer Wein zum Nachtisch. Kein umständliches Herumfummeln mit den Rationierungsheften. Eine Gesetzeslücke sorgte für markenfreien Verzehr auf Interkontinentalflügen. Die Atlantiküberquerung bescherte uns drei angenehme, entspannte Tage. Als wir die Erde verließen, waren die Zeppeline gerade wieder in Mode gekommen. Wie es schien, hatten sie sich zu einem der wenigen erfolgreichen Spekulationsobjekte des späten 23. Jahrhunderts entwickelt. Das Unternehmen, das sie baute, hatte ein paar veraltete Atomwaffen aufgekauft. Ein faustgroßes Stück Plutonium hielt die Flotte jahrelang in Bewegung. Und sobald die Dinger mal in der Luft waren, kamen sie nie mehr herunter. Schwebende Hotels, von Shuttles versorgt und gewartet. Der letzte Hauch von Luxus in einer Welt mit 9 Milliarden Menschen, von denen zwar alle das Nötigste, aber fast niemand mehr als das hatte. London sah aus der Luft längst nicht so trostlos aus wie New York City. Die Luft wirkte sauber, auch wenn die Themse eine schiere Giftbrühe war. Wir holten unsere Reisetaschen und die Waffen und ließen uns auf dem Dach des London Hilton absetzen. Im Hotel mieteten wir zwei Dreiräder, besorgten uns einen Stadtplan und fuhren in Richtung Regent Street los, um im altehrwürdigen Café Royal zu speisen. Die Dreiräder waren kleine Panzervehikel mit Kreisstabilisatoren, damit sie nicht umkippten. Das erschien für diese Gegend von London leicht übertrieben, aber vermutlich gab es auch hier Viertel, in denen ähnliche Zustände herrschten wie in Washington. Ich wählte Wildbraten mit Sauerrahm, während Mary Gay sich für Lachs entschied. Das Essen war gut, aber enorm teuer. Obwohl etwa ein Dutzend Tische besetzt waren, herrschte vornehme Stille. Der riesige Saal mit seinen hohen Spiegeln und all dem verblassten Plüsch und Gold machte solchen Eindruck auf uns, dass wir uns anfangs nur im Flüsterton unterhielten. Beim Kaffee fragte ich Mary Gay, was ihre Eltern zu Aussteigern gemacht hatte. »Oh, das scheint relativ häufig vorzukommen«, sagte sie. »Dad bekam wegen einer dummen Markengeschichte Schwierigkeiten mit den Behörden. Er hatte auf dem Schwarzmarkt ein paar Hefte erworben, die sich als Fälschung erwiesen. Das kostete ihn den Job. Vermutlich wäre er im Gefängnis gelandet, aber noch während er auf seinen Prozess wartete, nahm ein Kopfjäger Kontakt zu ihm auf.« »Kopfjäger?« »Genau. Alle Kommunenverwaltungen haben solche Leute. Ihre Aufgabe ist es, nach zuverlässigen Arbeitskräften zu suchen, die keinen Anspruch auf Stütze haben. Leute also, die nicht gleich den Spaten aus der Hand legen und verschwinden, wenn sie mal etwas härter zupacken müssen.« Das ist gar nicht so einfach, da heutzutage fast jeder genug Sozialhilfe erhalten kann, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Zumindest jeder, der sich an die Gesetze hält. Also stieg er aus, bevor es zum Prozess kam. Sie nickte. Er hatte die Wahl zwischen dem Leben in der Kommune, das, wie er wusste, kein Honiglecken sein würde, und einem mehrjährigen Aufenthalt auf einer Gefängnisfarm mit anschließender Arbeitslosigkeit auf Lebenszeit. Ex-Sträflinge können auf legalem Weg keine Jobs mehr bekommen. Sie verlieren ihre Eigentumswohnung, die sie dem Gericht als Kaution überschreiben müssen, aber die reißt sich die Regierung ohnehin unter den Nagel, sobald der Betreffende im Gefängnis gelandet ist. Der Kopfjäger bot meinen Eltern eine neue Identität, den kostenlosen Transport zur Kommune, eine Hütte und ein Stück Land. Sie erklärten sich einverstanden. Und was bekam der Kopfjäger? Er selbst vermutlich gar nichts. Die Kommune bekam ihre Rationenhefte. Ihr Geld durften sie behalten, aber das war nicht allzu viel. Was geschieht, wenn so eine Sache auffliegt? Keine Chance. Sie lachte. Die Kommunen liefern mehr als die Hälfte aller Anbauprodukte im Land und sind im Grunde nichts anderes als ein inoffizieller Ableger der Regierung. Ich bin überzeugt davon, dass das CBI genau weiß, wo sie sich befinden. Dad meinte frustriert, dass er nun ebenfalls in einer Art Gefängnis sitze, mit Vorhängen vor den Gitterstäben. Ah, ein verrücktes System. Jedenfalls sorgt es dafür, dass das Land bestellt wird. Sie schob ihren leeren Dessertteller einen symbolischen Zentimeter zurück. Und sie essen besser als die meisten anderen Leute, besser als je zuvor in der Stadt. Mutter kennt bestimmt 100 Rezepte für Huhn mit Kartoffeln. Nach dem Abendessen besuchten wir ein Musical. Das Hotel hatte uns Karten für eine kulturelle Neufassung der betagten Rockoper Hair besorgt. Im Programm stand, man habe die Originalchoreografie an einigen Stellen etwas freier gestaltet, da zur Entstehungszeit des Werks ein Koitus auf der Bühne noch undenkbar gewesen wäre. Die Musik war angenehm nostalgisch. Aber so alt, dass sie uns zu Tränen gerührt hätte, waren wir noch nicht. Jedenfalls fand ich die Vorstellung besser als die Filme, die ich gesehen hatte, und einige der Sexszenen waren durchaus anregend. Wir schliefen am nächsten Tag lange aus. Wir machten das Pflichtprogramm durch. Wachablösung vor dem Buckingham Palace, einen Gang durch das British Museum, Fish and Chips, ein Besuch in Stratford-on-Avon mit einem unverständlichen Stück über einen verrückten König und bis kurz vor unserer Abreise nach Lissabon verlief alles völlig glatt. Es war gegen 2 Uhr morgens. Wir fuhren mit unseren Dreirädern eine nahezu menschenleere Straße entlang, bogen um die Ecke und plötzlich sahen wir uns einer Gang von Halbwüchsigen gegenüber, die wie die Irren auf eine wehrlose Gestalt einprügelten. Ich hielt mit kreischenden Bremsen am Randstein, sprang aus dem Fahrzeug, zielte mit der schweren Knarre in die Luft und gab einen Warnschuss ab. Es war ein Mädchen, das sie in der Mangel hatten. Eine Vergewaltigung. Die meisten wichen zurück, nur einer blieb stehen. Er zog eine Waffe aus der Jackentasche und ich erschoss ihn. Ich erinnere mich genau, dass ich auf seinen Arm gezielt hatte. Das Projektil traf ihn an der Schulter, zerfetzte ihm den Arm und den halben Oberkörper. Er wurde 2 Meter durch die Luft geschleudert und war vermutlich tot, ehe er am Boden aufschlug. Die anderen ergriffen die Flucht. Einer hob im Laufen eine kleine Pistole und drückte ab. Ich starrte ihn eine ganze Weile an, ehe ich auf den Gedanken kam, mich zur Wehr zu setzen. Als ich ihm endlich einen Schuss nachschickte, pfiff das Projektil hoch über seinen Kopf hinweg. Er tauchte in eine dunkle Seitengasse und verschwand. Das Mädchen hob benommen den Kopf, sah den verstümmelten Leichnam ihres Angreifers und begann zu schreien. Dann richtete sie sich taumelnd auf und rannte halbnackt davon. Ich wusste, dass es besser gewesen wäre, sie aufzuhalten, aber ich brachte keinen Ton hervor und die Beine gehorchten mir nicht. Eine Dreiradtür schlug zu und Mary Gay stand neben mir. »Was ist...« Sie keuchte, als sie den Toten entdeckte. Was hat er denn getan? Ich stand wie betäubt da. In den letzten beiden Jahren hatte ich mehr als genug Tote gesehen, aber das war etwas völlig anderes gewesen. Von der Schwerkraft erdrückt, weil irgendein elektronisches Bauteil versagte, steif gefroren in einem beschädigten Anzug oder auch gefallen in einer Schießerei mit diesem unbekannten, unverständlichen Feind. Selten ein Heeressterben, aber im Zusammenhang mit diesem Krieg irgendwie logisch und akzeptabel. Anders als in einer malerischen kleinen Straße im alten London, bei dem Versuch, sich mit Gewalt zu nehmen, was die meisten Menschen freiwillig geben würden. Mary Gay zerrte mich am Arm. Wir müssen weg von hier. Sie werden dir eine Gehirnwäsche verpassen. Sie hatte recht. Ich wandte mich zum Gehen, aber mein Bein gab einfach nach. Ich stürzte auf den Asphalt. Aus einem winzigen Loch in der Wade quoll Blut in rhythmischen Stößen. Mary Gay riss einen Stoffstreifen aus ihrer Bluse und begann die Stelle abzubinden. So ein Kratzer kann doch keinen Schock auslösen, dachte ich noch. Aber im selben Moment spürte ich ein Rauschen in den Ohren. Mir wurde schwindelig und meine Umgebung verschwamm in einem rötlichen Nebel. Ehe ich das Bewusstsein verlor, hörte ich in der Ferne eine Sirene. Zum Glück fand die Polizei das Mädchen, das ein paar Häuserblocks entfernt die Straße entlang irrte. Sie befragten uns beide unter Hypnose und verglichen ihre Aussage mit meiner. Dann entließen sie mich mit der strengen Verwarnung, die Durchsetzung von Recht und Ordnung in Zukunft den Gesetzeshütern zu überlassen. Von da an war mir die Großstadt verleidet. Ich wollte eine Weile mit Zelt und Rucksack durch die Wälder wandern, bis ich mich wieder gefangen hatte. Mary Gay erging es ähnlich. Aber als wir unseren Plan durchzuführen versuchten, merkten wir rasch, dass auf dem Land noch schlimmere Zustände herrschten als in den Städten. Die landwirtschaftlichen Großbetriebe glichen schwer bewaffneten Arbeitslagern. Die Gebiete dazwischen wurden von Nomadenbanden durchstreift, die ihr Dasein durch blitzartige Überfälle auf Dörfer und Farmen fristeten. Sie tauchten aus dem Nichts auf, mordeten und plünderten ein paar Minuten lang und waren in den dichten Wäldern verschwunden, ehe man Hilfe holen konnte. Dennoch nannten die Briten ihre Insel das zivilisierteste Land in ganz Europa. Nach allem, was uns über Frankreich, Spanien und Deutschland, insbesondere über Deutschland zu Ohren kam, hatten sie wahrscheinlich recht. Ich führte ein längeres Gespräch mit Mary Gay und wir beschlossen, unsere Europatour abzukürzen und in die Staaten zurückzukehren. Wir konnten die übrigen Länder immer noch besichtigen, wenn wir uns an das 24. Jahrhundert gewöhnt hatten. Das Neue musste in kleinen Dosen verdaut werden. Die Zeppelin-Fahrgesellschaft erstattete uns einen Großteil unseres Geldes zurück und wir buchten einen ganz normalen Suborbitalflug in die Heimat. In der großen Höhe begann mein Bein zu pochen, obwohl die Wunde fast verheilt war. Offensichtlich hatten sie in den letzten 20 Jahren große Fortschritte in der Behandlung von Schusswunden gemacht. Das machte wohl die Übung. Wir trennten uns auf Ellis Island. Aber ihre Schilderung vom Leben in der Kommune hatte mich neugierig gemacht. Wir vereinbarten, dass ich etwa eine Woche in Washington bleiben und sie dann in South Dakota besuchen würde.